just lift the beast on him, man. Just lift the beast on him. Yeah, it's the best year on the firmament. The best year on the firmament. Game was auf der Ostwelt und im Westen unter. Game was auf der Ostwelt und im Westen unter. Ich bin das letzte Biest am Himmel. Ich bin das letzte Biest am Himmel. Das letzte Biest am Himmel. Let's do this here on Firmament. Ich bin das letzte Fiedrige gestorben.